doch 10 Jahre war und in seinem Zimmer steht, kam sein Vater und fragte ihn, Namen Sohn, bist du spät? Ich weiß, der King muss 16 Tag von 100 Tagen jeden Tag. Geh und ganz den Jahr über, wenn endlich ausgezogen ist. Heute ist Geh und 30 Jahre alt und verletzt mit seinem, seit er ausgezogen ist, lebt er ganz allein. Auch wenn er niemand mit Frau und Sohn zusammen mit seinem Vater, Vater seinen Sohn, das Leben zerstört. Georg steht auf einem Stuhl, schlaft und trägt in seinen Händen, wendet seinen Fall, ein Leben, das nicht mehr auszuhalten war. Georg war erst 30 Jahre alt und verletzt von Schatten, seit er ausgezogen war, lebte er allein. Auch weil er niemals mit Frau und Sohn zusammen sein, der Vater hat mit seinem Sohn das Leben zerstört. Vater war Politiker, Pädophile, Afrika. Mit 80 Jahren stirbt er ganz allein. Verarmt, hat gelebt in Waltersheim. Die Frau hat ihn verlassen, der Sohn hat sich gehängt. Was hat er jetzt davon?